بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich bitte alle Geschwister, dass wir uns zusammensetzen. Barakallahu fikum. Die Engel, die beten für diejenigen, die in der ersten Reihe sind. Deswegen ist es eine ideale Möglichkeit, inshallah, damit gleich anzufangen. Will Allah euch belohnen. Wir sind immer noch im Kapitel über die Reueannahme Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir möchten diesbezüglich einen zweiten Hadith anschauen. Und zwar ist der Hadith Nummer 15, überliefert von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Ich lese auf Arabisch erstmal vor. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat: Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum idha من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. Er berichtet radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Allah freut sich über die Reue seines Dieners wahrlich mehr als jemand von euch, der sein Kamel wiederfindet, nachdem er es in einer weiten Wüstenlandschaft verloren gehen ließ. Dieser Hadith ist muttafaqun alayh. Und in einer anderen Version, in Sahih Muslim, heißt es wie folgt: Alaykum as-salam. Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'ayisa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. In der zweiten Version, die von Imam Muslim rahimahullah überliefert wird, heißt es: Allah freut sich heftiger über die Reue seines Dieners, wenn dieser sich reuig zu ihm wendet, als einer von euch, der in einer weißen Wüstenlandschaft auf seinem Reittier saß, dann lief es ihm davon, wobei sein Essen und Trinken auf ihm war. Und er gab die Hoffnung darauf auf. Hierauf kam er zu einem Baum und legte sich in seinen Schatten nieder, wobei er die Hoffnung auf sein Reittier schon aufgegeben hatte. Und während er sich in diesem Zustand befand, sah er es plötzlich wieder, wie es bei ihm stand, und er nahm den Zügel und sagte dann vor lauter Freude: O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Und er machte diesen Fehler, weil er sich so heftig freute. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein von Abu Hamzah radiallahu ta'ala anhu, Anas ibn Malik, überlieferter Hadith. Und deswegen möchten wir in diesen paar Minuten ein paar Worte verlieren über diesen edlen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie bereits erwähnt, sein Beiname war Abu Hamzah und er war segensreich, hatte viele Kinder gehabt radiallahu anhu, und er ist einer der Ansar, und deswegen sagt man Al-Ansari radiallahu anhu. Er war, liebe Geschwister, der Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat sich geopfert, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dienen, egal was er für ihn brauchte. Das heißt zum Beispiel, wenn es um Reinigung geht oder wenn es um Wudu, Wasser schütten geht. Wenn es, egal was der Prophet sallallahu alaihi wasallam brauchte, er hat für ihn gearbeitet wie ein Sklave, obwohl er kein Sklave war, sondern war ein Sklave Allahs subhanahu wa ta'ala. Und er machte dies 10 Jahre lang. Und deswegen gibt es den berühmten Ausspruch von Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, indem er gesagt hat: Ich habe dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang gedient. Kein einziges Mal hat er zu mir gesagt, wegen einer Sache, die ich unterlassen habe: Warum hast du das nicht gemacht? Und nie hat er zu mir gesagt, zu einer Sache, die ich gemacht habe: Warum hast du das gemacht? Und all dies, liebe Geschwister, ist eine Umsetzung der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Ma ala al-muhsinina min sabil. Gegen diejenigen, die Gutes tun, gibt es keinen Weg, gegen sie vorzugehen. Das heißt, du hast nicht das Recht, wenn jemand etwas freiwillig Gutes tut für dich, dass du ihn angreifst für diese freiwillige gute Sache. Und dass man eben dankbar ist für das, was er einem an freiwillig Gutem getan hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das gehört natürlich zu seinem vollkommenen Charakter, dass er ihn nicht angegriffen hat. Und sicherlich macht man innerhalb von 10 Jahren irgendwann mal etwas falsch. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, hat den Islam 10 Jahre vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam angenommen. Und deswegen muss man sich nur bewusst machen, er war also ungefähr 23 Jahre alt, als der, 20 Jahre alt ungefähr, weil 10 Jahre nach der Auswanderung war. Das heißt, er war 20 Jahre alt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und er gehört trotzdem zu denjenigen Sahaba, die zu den 7, die meisten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben. Das ist wie gesagt ein Ansporn für jeden jungen Menschen. Und Anas gehörte zu den Gelehrten. Er war nicht irgendjemand, sondern er gehörte zu den Gelehrten. Was auch wiederum zeigt, dass wenn man seine Jugendzeit und sein Kindesalter gut nutzt, kann man schon im Alter von 20 Jahren, wie Anas gemacht hat, ein riesengroßes Repertoire an Wissen angeeignet haben. Er war, radiallahu anhu, hat viele Errungenschaften. Zu den Errungenschaften gehört, dass er bei der Schlacht von Badr dabei gewesen ist. Allerdings natürlich als Diener, ja, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er war ja dann ungefähr 12 Jahre alt, muss man davon ausgehen. Ebenso war er bei Al-Hudaybiyah dabei, und das ist natürlich auch eine riesengroße Errungenschaft, weil ihr wisst ja, dass das jede Schlacht hat etwas Besonderes an sich gehabt. Und bei der Schlacht von Badr ist klar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas gesagt, was darauf hinweist, dass Allah azza wa jall ihnen allen ihre Sünden vergeben hat. Und bei der Schlacht von, Entschuldigung, war keine Schlacht, bei der Auseinandersetzung, wenn es eine war, bei Hudaybiyah, da war ja so, dass dort war der Treueschwur unter dem Baum. Ja? Und Allah sagte darüber, dass Allah mit denjenigen, die den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben, zufrieden ist. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ. Und wenn er einer davon ihnen war, so ist Allah Azza wa Jal mit ihm bis auf alle Ewigkeit zufrieden. Ebenso gehört es zu seinen Errungenschaften, dass er es genießen durfte, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei der Hajj dabei gewesen zu sein. Ebenso war er logischerweise auch am Leben und dabei, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka befreit hat, ebenso bei der Schlacht von Hunain, ebenso als Ta'if befreit wurde, ebenso als Khaybar befreit wurde. Und er gehörte, radiallahu anhu, zu denjenigen, die das Gebet auf die beste und vollkommenste Art und Weise verrichtet haben. Deswegen sagte Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, über Anas ibn Malik, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ. Er sagte, radiallahu ta'ala, Abu Huraira sagte, radiallahu anhu, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, dessen Gebet ähnlicher ist mit dem Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam als dem Sohn von Sulaim. Sulaim ist seine Mutter. Er, radiallahu ta'ala anhu, pflegte sehr lange zu beten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis seine Füße Schürfwunden bekommen haben und Blut angefangen haben zu bluten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und eines Tages ist Imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, einer der Tabi'in, bei ihm eingetreten, und dann hat er ihn weinend vorgefunden und er hat ihn gefragt, was hat dich zum Weinen gebracht? Und er sagte, mich hat zum Weinen gebracht, dass unsere Führer ihre Gebete nicht mehr zu Beginn der Zeit verrichten. Und das ist eine Sache, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angekündigt hatte. Und die hat sich sozusagen bewahrheitet. Und er sagte, und damit beenden wir inshallah, er sagte radiallahu ta'ala anhu in einer Überlieferung, keine Nacht ist bisher vergangen. Es gibt viel zu erzählen, aber das ist einer der interessantesten Ausführungen. Er sagte, keine Nacht ist bisher vergangen, in der ich nicht meinen Liebling sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen habe. Ma min laylatin illa wa ana ara fiha habibi sallallahu alaihi wasallam. Und das ist sicherlich eine der größten Errungenschaften überhaupt. Natürlich die Sache mit den Träumen. Warum wusste Anas, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich gesehen hat? Weil er war mit ihnen 10 Jahre lang zusammen, richtig? Aber wenn heutzutage jemand sagt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, kann sein, er hat ihn gesehen, kann sein, er hat ihn nicht gesehen, weil keiner von uns weiß hundertprozentig, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgesehen hat, nur durch Beschreibungen. Und deswegen kann es zur Verwechslung kommen und deswegen gibt es natürlich auch die wildesten Geschichten in diesen Sachen. Deswegen muss man in dieser Hinsicht aufpassen, aber bei Anas ibn Malik war es sicherlich der Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen anderen Sahaba ebenfalls zufrieden sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihnen zusammen versammeln und uns die Kraft geben, ihnen nachzueifern, so wie sie, denn die Sahaba radiallahu anhum haben diejenige Stellung, die sie erreicht haben bei Allah, dadurch erreicht, dass sie dieses Vorbild vor sich gesehen haben, ihm nachgemacht haben in jeglicher Hinsicht und das war das Erfolgsrezept und es gibt kein anderes Erfolgsrezept. Barakallahu fikum.